I took it for granted, yeah. I never realized just how much I cared. Now I'm going crazy without you. Without you, I'm crazy, yeah. I call out your name, oh, but you're not there. Ever since I walked out, I haven't felt alive. I'm half the man that I was with you by my side. I wish that I could dry all the tears that you cried. I didn't mean it. I didn't mean it. I didn't mean it. I said goodbye. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Nacht zum 1. Mai. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da, trotz des Mai-Feiertages. Und wir haben heute eine offene Themenrunde, eine freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer wie immer. Oder meldet uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und mit wem geht's los? Es geht los mit Sabine. Sabine ist 46. Hallo Sabine. Ja, also hallo Domian. Hallo Sabine. Ja, ich rufe zum ersten Mal bei dir an, bin ein wenig aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja normal. Wäre ich auch. Ja. Und muss dir sagen, dass du dich total knackig gehalten hast über all die Jahre. Oh, ich danke dir sehr herzlich, das hört man gerne. Wenn man sich selbst ja auch viel kritischer sieht. Aber dennoch ist das ein guter Einstieg heute für die Sendung. Vielen Dank. Mhm. Um was geht's denn, Sabine? Also bei mir ist es so, das hatte ich ja schon deinen Mitarbeitern erzählt. Genau, weiß ich ja nie vorher. Ach so, das weißt du nicht. Nein, vorher. Nein, ich weiß gar nicht. Nein, nein. Ach so, nein. Dass ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal Telefonsex hatte mit einem Freund, also von mir, und dass das für mich ganz toll war. Sag bloß, mit irgendeinem Freund? Nicht mit irgendeinem Freund. Nein, natürlich nicht. Entschuldige. Was für eine Frage. Mit einem sehr guten Freund natürlich. Mit einem sehr guten Freund. Es ist folgendermaßen, das muss ich jetzt mal kurz vorschieben. Ja. Ich bin, also ich lebe in Trennung von meinem Mann, bin 20 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und der wohnt auch ein bisschen weiter weg. Ja. Und wir hatten uns verabredet. Wir wollten uns dann treffen. Das ist ein sehr charmanter, toller Mann. Also das ist wirklich etwas. Hast du ihn übers Internet kennengelernt? Nein. Den habe ich auf einer Tagung kennengelernt. Ach so. Und wie weit wohnt er von dir entfernt? Der wohnt von mir entfernt, was weiß ich jetzt gar nicht wie lang, 250 Kilometer. Ah ja, aber ihr habt euch dann auch schon gesehen mal. Ja, klar. Also ja. Er kennt mich, ich kenne ihn. Ja. Und wir haben uns auf dieser Tagung auch sehr intensiv kennengelernt, ohne dass wir aber irgendwie, weil damals war ich noch in einer Trennung und wollte von Männern überhaupt gar nicht angefasst werden und gemacht und getan. Also das war... Wie lange kennst du diesen Mann denn jetzt schon? Den kenne ich jetzt seit über einem Jahr. Ach so. Ist denn da in diesem Jahr auch so beziehungsaffärentechnisch etwas passiert? Oder nein, das ist es gar nicht. Also wir haben dann, wir haben uns sozusagen, also wir haben uns zwischendurch schon gesehen. Mhm. Da war dann aber weiter nichts. Ja. Und aber wie gesagt, das ist ein total toller Typ, wo ich dann zwischendurch auch dachte, der ist schwul. Ja. Ach so, weil er so toll ist. Weil ein Mann von einer Frau, also muss dazu sagen, ich sehe nicht gerade schlecht aus. Ja. Die Stimme klingt auch sehr charmant. Ja, ich sehe auch nicht aus wie 46, sondern eher, ich würde sagen, gefühlte 35. Und bin 1,75 Meter, wiege 57 Kilo, habe lange braune Haare und bin eigentlich wow. auch Ja, so, sozusagen. Lange Rede, keine lange Vorrede. Ja, ich will jetzt mit dir über den Telefonsex reden. Vorab muss ich noch klären, du hattest mit diesem Mann noch keinen realen Sex. Nein. So, und deswegen dachte ich ja, er ist schwul. Ja. Aber er ist nicht schwul. Komm. Wir haben uns dann über das Telefon darüber unterhalten. Ich habe gesagt, also du bist schwul. Da hat er gesagt, nein, ich bin nicht schwul. Ja, du ist die Sache geklärt. Und dann... Wie ging das denn jetzt los mit dem Telefonsex? Wer hat denn damit angefangen? Du? Also ich habe damit angefangen, ich muss das nochmal jetzt ganz kurz, wenn du nochmal 30 Sekunden hast, weil folgendermaßen, dass wir verabredet waren. Also dieser völlig charmante, tolle Typ, ja. Wo ich gar nicht weiß, dass heterosexuelle Männer so charmant und so toll sind, ohne an eine Frau ranzugehen, also ohne sie auch anzufassen oder anzumachen oder wie auch das, nach dem Motto, ich leg dir die, ne? Das also ist ja die hatte, ganz geschickte also, Strategie. Also wir waren verabredet in einem 5-Sterne-Hotel, also in Berlin. Mhm. Und dann ist mir aber jemand ins Auto reingeknallt, einen Tag vorher. Und ich bin richtig mit allem schickimicki, mit Polizei und... Und da war Schluss mit lustig. Und da habe ich dann nur gesagt, ich kann jetzt leider nicht kommen. Ach so, sehr schade. Jetzt aber zum Telefonsex, Sabine. Ja, und dann war es so, dass ich natürlich ihn angerufen habe und gesagt habe, ich kann jetzt leider überhaupt gar nicht kommen. Ja. Dann hatte er aber gerade keine Zeit, weil er da auf einer Konferenz war. Und dann hat er zurückgerufen, dann habe ich wieder zurückgerufen. Und dann ist es so gekommen, dass ich mir so vorgestellt habe, mit diesem Mann wollte ich ja so gerne ins Bett gehen. Ja. Zu welcher Tageszeit habt ihr telefoniert? Das war dann, abends oder am Tag? Mit diesem Hin und Her, nein, das war nachts. Also wir nachts. Haben dann sozusagen, okay. Wie lange habt ihr telefoniert? Von 23 Uhr vielleicht bis 0.30 Uhr. Das ist schon also ganz okay. Ging immer so, also hin und her. Hast du während des Telefonates einen Orgasmus bekommen? Selbstverständlich. Ja, nun gut, man kann ja wohl mal fragen. Also, auch Frauen kriegen Orgasmen. Und ja. Und auch mehrere Orgasmen. Genau, darauf wollte ich es mal ganz deutlich zu sagen. Wie viel hast du denn bekommen? Nein, ich hatte das dann mit einem, also bewenden, also gelassen. Ja. Hat er dich so geschickt heiß geredet am Telefon? Nee, ganz im Gegenteil, es war umgekehrt. Also du hast ihn heiß geredet? Ja, ich habe dann ihn, also es ging immer hin und her und dann habe ich ihn angerufen. Also wieder und dann habe ich gesagt, leg dich doch mal aufs Bett. Ja. So, ne? Dann hat er das natürlich zu Hause getan. Das hat er natürlich in diesem Hotel nicht getan. Hat er nicht getan? Nein, und dann habe ich aber entschieden, dass ich das tue. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt in die Einzelheiten will ich jetzt nicht gehen. Also ich habe tatsächlich... So ein paar Einzelheiten würden wir schon gerne wissen. Dann hast du gesagt, ich ziehe jetzt mal meinen BH aus. Ich ziehe jetzt mein T-Shirt aus. Gut, das kann man ja erzählen. Und ich ziehe meinen, ne? Und ich ziehe auch die Unterhose aus. Ja, den genau. Slip aus. So, genau. Und ich liege jetzt hier, ich, die Sabine. Genau, und ich mache jetzt genau das. Aber das will ich jetzt nicht am Nein, Telefon in Einzelheiten natürlich erzählen. Nicht. Aber wir stellen es uns so vor, dass du dann nackig auf dem Bett lagst und hast dann im Detail so erzählt, was du gerade mit dir genau, und mit er hat so sich das angehört. Ja, tatsächlich. Ist er denn auch gekommen? Er hat sich das angehört. Ach, das stimmt. Aber das fand ich aber nicht schlimm. Ist er vielleicht doch schwul? Nee. Also das glaube ich nicht. Wieso also ich weiß es nicht. Hör mal, wenn das ein ganz normaler Kerl ist und die Sabine zieht da so einen heißen Strip akustisch runter, dann muss der doch auch scharf werden dabei. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt dieses, ich mache jetzt jenes. Ja. Und dann hat er sich das 15 Minuten angehört. Du bist sicher, dass er am Telefon geblieben war? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Ja, das hätte ich sagen können. Ja, und dann? Und er hat auch geantwortet. Ich fand das, also für mich fand ich das total geil. Du fandest es super, obwohl er nicht gekommen ist, aber das war für dich eine tolle neue Erfahrung. Also für mich war das eine völlig neue Erfahrung. Hättest du dir sowas vorher nicht vorstellen können, früher? Nein, in meinem ganzen Leben nicht. Weil? Warum nicht? Weil ich erstmal vorher die Type nicht dafür war und außerdem ja in einer festen Ehe. Natürlich. Also, da hat man ja so regelmäßig ganz normalen Sex, sage ich mal so. So, bist du denn jetzt, hast du jetzt Blut geleckt, dass du jetzt wieder willst? Nee. Also mit ihm, das weiß ich nicht. Also ich möchte ihn jetzt gerne sehen, also dass ich auch mal also real mit ihm zu tun habe. Verstehe. Ihn anfassen kann und auch alle Stellen seines Körpers anfassen kann. Ja. Und hat er denn während des Telefonsex auch so ein bisschen sich beschrieben, seinen Körper, was er vielleicht gerade an sich macht? Nee, das hat er gar nicht. Er hat einfach nur zugehört. Du weißt gar nicht, was er währenddessen gemacht hat? Er hat zum Beispiel eine Zigarette geraucht. Ach so. Aber das fand ich auch nicht schlimm. Nein, das ist ja okay. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das überhaupt gar nicht schlimm, dass er darauf nicht so eingegangen ist. Weil das ist ja so eine Sache, also die muss man mögen oder die mag man halt nicht. Und ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht. Ja, also für mich ist wichtig, dass du deinen Spaß hattest. Genau, ich hatte ungeheuren Spaß. Also das war für mich... Das ist super. Ja, ich bin nur so ein kleines bisschen bedenklich, jetzt muss ich sagen, was den Mann anbelangt. Mhm. Vielleicht ist es ein ganz genialer Trick, dich wirklich absolut heiß zu machen, indem er sich relativ zurückhält. Wäre sehr geschickt. Oder, aber ich will dir die Illusion nicht vermiesen, dass da doch irgendwas nicht stimmt mit ihm. Naja, das wirst du rauskriegen, wenn du ihn triffst. Ja, das werde ich rauskriegen, wenn ich ihn treffe. Ja. Und ich möchte tatsächlich auch ihn... mit allen Haut und Haaren anfassen. Genau, das ist für mich ganz wichtig. Jetzt müssen Butter bei die Fische, ne? Du willst ihn jetzt real haben. Ja, und das habe ich ihm auch gesagt. Also, wann steht denn das Treffen an? Ist da irgendwas geplant? Nee, der ist dauernd unterwegs in der ganzen Bundesrepublik, weil der hat einen Job, wo er dauernd rumfahren muss. Naja. Und dann werden wir uns irgendwann sehen. Aber also für mich, und darum geht es halt, für mich war das ein... Aber das ist ein ganz tolles Erlebnis, dass ich das gemacht habe. Und ich fühle mich geehrt, dass du es mir erzählst. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, ich freue mich doch, wenn du das zum ersten Mal sagst. Hier erzählen manche Leute so viele Sachen, die sie so noch nie erzählt haben, finde ich immer ein großes Kompliment, dass ihr mir das hier erzählt. Ich freue mich, dass du Spaß gehabt hast, Sabine. Und ich wünsche dir, dass das ein guter Typ ist und dass das real dann genauso schön abläuft und scharf wie dann auch nur akustisch. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, es gibt ja auch sozusagen Fernbeziehungen. Also zu dem Typen habe ich ja noch nicht so eine richtige Beziehung. Ja. Wir werden halt schauen, wie das so quasi weiterläuft. Genau. Ne? Und, aber es gibt ja auch Fernbeziehungen und dann würde ich Frauen auch also ermuntern, dass man das auch tatsächlich tut. Liebe Frauen, macht doch ab und zu mal Telefonsex. Sabine hat die besten Erfahrungen. Natürlich mit einem festen Freund. Natürlich. Also nicht irgendwie, was weiß ich, pornomäßig oder... Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht, darum ging es da gar nicht. Nein, es muss alles im ordentlichen Rahmen ablaufen und die Mädels sollen Spaß haben. So sehe ich es auch. Genau, und sie sollen halt mit jemandem also vertrautes Sex haben. Und dann kann man das tatsächlich auch manchmal am Telefon haben. Ja, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und wünsche alles danke Liebe dir auch. Und alles Gute, Sabine. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, und schon geht es weiter mit der Petra. Petra ist 39, hallo. Ja, hallo. Petra, grüße dich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, du hattest am Dienstag einen Anrufer, den Stefan, der war der Erste in der Sendung. Ja. Hatte diese Rechenschwäche. Ja, genau. Ja, genau. Und am Dienstag schon angerufen, und zwar bin ich auf der anderen Seite, ich bin Lerntherapeutin. Nein, wir müssen nochmal erklären, das war nicht in dem Sinne eine wirkliche Rechenschwäche, sondern, Rechenschwäche ist die deutsche Übersetzung für Dyskalkulie. Dyskalkulie, er war außerstande zum Beispiel zu sagen, ich möchte 7 und 9 zusammenrechnen. Konnte er nicht, weil die 7 für ihn eine sperrige Zahl war, wie er sagte. Ja. Er hat Schwierigkeiten an der Tankstelle oder im Restaurant, wo er irgendwie was rechnen muss und gerät dann gleich in Panik und der Schweiß perlt ihm von der Stirn. Und dann hat er erzählt, dass er irgendwo, ich glaube in Düsseldorf war das, in einem... Lernmathematischen Institut oder so etwas arbeitet und jetzt Fortschritte gemacht hat. Genau, jetzt war er, glaube ich, auf dem Stand der 6. Klasse oder so. Genau, ganz genau. Er war 21 oder 22. Ja. Genau. Ja, und ich arbeite vorwiegend mit Kindern oder habe gearbeitet vorwiegend mit Kindern von Klasse 1 bis die höchste, die ich hatte, war Klasse 12. Ja. Und dann eben also Rechenschwächen, aber auch Leserechtschreibschwächen. Ja. Und von daher kenne ich also dieses Phänomen. Es gibt zum Beispiel, ich habe zwar so ein Kind nicht gehabt, aber in der Literatur ist beschrieben, dass es teilweise Menschen gibt, die nicht mit Zahlen rechnen können, aber mit Buchstaben. Mit Buchstaben? Ja, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, die römischen Zahlen bestehen ja aus Buchstaben. Ach so. Die sind wunderbar mit römischen Zahlen, aber nicht mit unseren arabischen Zahlen. Ach, also die können rechnen mit, wenn man denen das vorlegt auf dem Papier, in römischen Zahlen können die multiplizieren. Ja, damit konnten die rechnen, aber nicht mit unseren Zahlen. Ach, kann man das psychologisch erklären? Also es hat auch viel mit Angst zu tun. Es ist erstmal eben eine wahrscheinlich auch ein Stück eine angeborene Schwäche, die da ist. Ja. Die da sich dann aber auch weiter ausweitet und ganz viel einfach auch wirklich mit Angst vor den Zahlen zu tun hat. Ich habe zum Beispiel einen Schüler gehabt, der hat unheimlich Angst vor großen Zahlen. Der konnte 4 und 5 zusammenrechnen, der konnte 40 und 50 zusammenrechnen, ja. Konnte 400 und 500 zusammenrechnen, aber bei 4000 und 5000 ging nicht mehr. Weil sobald das Ding mit Nachnamen 1000 heißt, ist dann mir zu groß. Ich habe es gar nicht richtig kapiert. Bist du Lehrerin, regelrechte Lehrerin? Ja, also ich bin eigentlich Lehrerin vom Grundberuf her, ja. Und habe dann als Lerntherapeutin gearbeitet. Ach so, und bist in diesen Bereichen Mathematik, aber auch sprachlichen Bereich. Sprachlichen Bereich bist du rundherum tätig. Genau. Ist denn das so Mathematiklehrern überhaupt bekannt, dass das eine Schwäche oder eine Erkrankung, ich weiß nicht, ob man es Erkrankung nennen kann, aber man kann es Erkrankung nennen. Nee, ist es halt eine Schwäche. Eine Schwäche, ja. Ist das so mittlerweile schon bekannt, oder? Ja, aber wenn du es Erkrankung nennst, müsste es schon wieder dann die Krankenkasse so eine Förderung bezahlen. Ja, naja, ich meine, ich wollte darauf hinaus, ob Mathematiklehrer so sensibilisiert sind und das auch einordnen können, dass sie nicht einfach nur denken, der ist doof oder so. Also es gibt so eine und solche. Ja. Es ist, die Karriere ist ganz häufig so, Klasse 1 fällt Eltern auf, mein Kind hat ein Problem. Mhm. Und gehen dann auch zum Lehrer und Lehrer sagt, oh, das wächst sich noch aus. Ja, ja, ja. Spätestens in Klasse 3 geht es dann los, dann fangen an, dass Kinder auch Noten bekommen für die geleisteten Fähigkeiten. Ja. Und dann kommt Mathematiklehrer auf Eltern zu und sagt, oh Gott, ihr Kind, da kann ja gar nichts mehr. Ja. Also sind ja also so große Lücken und so große Defizite, da muss jetzt also sofort was passieren. Dann fangen Eltern an, noch mehr mit den Kindern zu üben. Mhm. Die Abscheu wird einfach auch immer größer. Mhm. Was würdest du den Eltern oder auch Jugendlichen raten, die so mit Mathematik überhaupt nicht zurande kommen? Was sollen die tun? Im Endeffekt erstmal sich erkundigen in ihrer Stadt, wo sie eine solche Überprüfung machen können. Ob sie diese Schwäche haben? Genau. Mhm. Also da kann man am besten eigentlich bei den Landkreisen anrufen. Da gibt es meistens dann ein Gesundheitsamt oder so ein Amt für Jugend und sonst was. Und die wissen eigentlich, wie das in dem Landkreis speziell geregelt ist. Verstehe. Und so kann man dann, und dann gibt es so Lernhilfen, wie der Anrufer beschrieben hat und die du auch gerade erläutert hast. Ja, das Problem ist, es gibt relativ viele Lerninstitute, die wie Pilze aus dem Boden schießen, weil das Ganze natürlich auch ein Riesenmarkt ist, um Geld zu bekommen. Verstehe. Weil wenn Eltern Kinder haben, die Schwierigkeiten in der Schule haben, dann tun sie natürlich alles dafür, dass diese Kinder gefördert werden. Ja. Und da gibt es auch sehr viele unseriöse Anbieter. Wie kann man denn die Seriösen erkennen? Wenn ein Anbieter schon verspricht, also wenn ein Institut verspricht, wir machen das in einem halben Jahr, das funktioniert nicht. Ja, also man braucht ja schon länger Zeit für. Man braucht länger Zeit. Ganz gut ist es, mal mit diesen offiziellen Stellen Kontakt aufzunehmen, sprich mit Jugendamt oder mit Gesundheitsamt, die wirklich auch wissen, was ist vor Ort. Und die wissen meistens auch, was ist seriös und was nicht. Verstehe. Wenn man auch Verträge abschließen muss für so eine Nachhilfe, die über ein Jahr schon gehen. Ja, dann sollte man vorsichtig sein. Ja. Mal raushalten, weil ich kann vielleicht nach 3 Monaten feststellen, meinem Kind gefällt das überhaupt. Ja. Da kommt mit dem Lehrer nicht klar. Also, auf jeden Fall heißt das im Klartext, nicht jeder, der Mathe eine 5 hat, ist doof, sondern da kann diese Schwäche hinterstecken, die kann man erkennen und da kann man auch was gegen tun. Diese Schwäche heißt, sag's nochmal, das Wort Dys... Das heißt Dyskalkulie. Dyskalkulie, genau. Oder so Arithmasthenie. Wie? Arithmasterie. Nee. Noch komplizierter Wort. Hat auch eher Dyskalkulie. Weil Dyskalkulie, genau. Das ist dann vielleicht eher gängig. Liebe Peter, danke dir für die Informationen und danke für deinen Anruf. Ja, guten Rutsch in den 1. Mai. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, das war die Petra und weiter geht es jetzt mit Jasmin und Jasmin ist 29. Hallo Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Hallo Jasmin. Um was geht's denn bei dir, Jasmin? Bei mir ist es ein bisschen durcheinander. Also ich habe mich im November geschieden. Mhm. Und mein Ex lässt mich nicht in Ruhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dein Ex lässt dich nicht in Ruhe. Was heißt denn das? Er ruft mich am Tag 100 Mal an. Er schreibt mir SMS. Er kommt vor meine Türe. Wie lange wart ihr denn verheiratet? 12 Jahre. 12 Jahre? Mit 17 geheiratet? Kurz vor 18. Habt ihr Kinder? Ja, 2 Stück. Wo leben die Kinder? Bei mir. Wie alt sind die? Der Große ist 10 und der Kleine ist 9. Ja. Und warum ist es zur Scheidung gekommen? Also, ich war 12 Jahre verheiratet, wie gesagt. Er hat von den 12 Jahren vielleicht 1 Jahr gearbeitet insgesamt. Hm. Dann hat er gekifft. Und wenn er nichts zum Kiffen hatte, war er handgreiflich oder hat das letzte Geld ausgegeben dafür. Also er hat dich auch in dieser Zeit oft geschlagen? Ja. Und danach sind wir 2007 runter in die Türkei. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ändert er sich dort, weil er immer dahin wollte. Seid ihr beide aus der Türkei? Genau, ja. Mhm. Und dann waren wir 2 Jahre lang unten. In den 2 Jahren hat er auch nicht gearbeitet. Ich habe angefangen zu arbeiten in der deutschen Firma in der Türkei. Mhm. Ich wollte ihn dort auch einstellen lassen, er wollte nicht. Mhm. Dann kam sein Freund von Deutschland hin. Dann hat er hinter meinem Rücken unsere zweite Wohnung, wo wir Miete bekamen, mhm. und unser Grundstück an die Bank praktisch als Kredit hat er aufgenommen und hat es nicht bezahlen können mit seinem Freund. Ja. Dann hat er es verkauft unter meinem Rücken. Ja, und in der Zeit hatte ich einen Kumpel unten, der wo mir viel geholfen hat und der wollte auch meine Ehe retten damals. Ja. Er hat mit ihm geredet. Dann hat er gesagt, ja, versuch mal deine Ehe zu retten und es hat nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, von dir ist es dann ausgegangen, zu sagen, ich möchte nicht mehr. Wie hat er darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will nicht mehr? Ich habe gesagt, wenn du mit dem dich selbstständig machst, habe ich gesagt, entweder er oder wir. Mhm. Dann hat er gesagt, er. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, wenn er es ist, falls die Wohnung weggeht, es gar nicht klappt, du willst ja nicht auf mich hören. Mhm. Ich weiß, dass ich im Endeffekt auch recht haben werde. Dann werde ich die Kinder nehmen und werde nach Deutschland zurückgehen, habe ich gesagt. Hm. Er ist aber zurzeit auch in Deutschland wieder. Ich bin im Februar zurückgekommen, er ist nicht mal zwei Wochen später hinter mir hergekommen. Ja. Diese Trennung, hat er sich dann die ersten Tage, Wochen, als das denn ausgesprochen war von dir, hat er sich da vehement gegen gesträubt noch oder hat er es dann wirklich so hingenommen, wie er es gesagt hat? Nee, ich habe gesagt, wenn die Wohnung weg ist, alles, dann bin ich auch nicht mehr da. Dann habe ich im Juni letztes Jahr meine Scheidung eingereicht. Ja. Dann war ich im November, hatte ich die Scheidung. Dann bin ich im November weggezogen für 3 Monate, habe die Kinder bei ihm gelassen. Also, meine Frage war, ob es da noch großen Streit irgendwie gab. Nein, das gab es ja nicht. Gab es nicht, so. Und jetzt macht er dir die Hölle heiß. Ja. Ja. Ich habe einen Freund jetzt, ich kann es ihm nicht erzählen. Er fragt mich. Wem kannst du was nicht erzählen? Meinen jetzigen Freund. Du kannst deinem jetzigen Freund nicht erzählen? Nein. Das? Dass er mich die ganze Zeit anruft, hin und her. Warum nicht? Nicht, dass es Ärger gibt. Ja. Er ruft dich an, er schickt SMS. Mhm, er kommt vor die Türe. Und was sagt er? Wenn ich auf die Straße gehe, was einkaufen oder so. Was sagt er? Was will ja, er? Dass er mich zurückhaben möchte, dass er mich liebt. Ansonsten bringt er mich um und sich selber auch. Ich darf keinen anderen haben, hin und her. Hat er eine Ahnung, dass du einen neuen Freund hast? Ich habe ihm gesagt, ich möchte ihn nicht mehr, ich habe einen anderen. Ja. Und er sagt, du darfst keinen anderen haben. Aber wenn er dich so sehr beobachtet, muss er doch irgendwie schon gesehen haben, dass da mal ein anderer Mann reinkommt. Das Problem ist, der andere Mann ist nicht hier, der ist in der Türkei. Ach so. Und der fragt mich auch die ganze Zeit, ja, siehst du ihn, hörst du was? Habe ich gesagt, nein, ich höre gar nichts. Erklär mir nochmal genau, warum du diesem neuen Mann nicht von dem Problem erzählst. Weil es nachher Ärger geben wird. Was heißt das? Also, er hat die Nummer von ihm auch. Hm. Dann wird es nur Streit geben. Also du hast Angst, dass die beiden Männer sich dann in die Haare kriegen? Erstens das und zweitens, dass der Ex dann bei mir vor der Türe steht. Oder mich auf der Straße, ja. Hm. Dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Du kennst ihn ja nun schon ganz gut. Traust du ihm das zu, dass er was Schlimmes... Wenn er schon in den 12 Jahren öfters handgreiflich war. Ja, ja. Also du traust ihm zu, dass er auch noch schlimmere Sachen macht. Ja. Ja. Jasmin, ich finde, dass du in dem Fall, wenn das so penetrant und so massiv ist, musst du die Polizei einschalten. Was bleibt dir anders übrig? Das Problem ist, mein großer Sohn, der hängt sehr an ihm. Mhm. Und ich will nicht, dass später dann mein Sohn herkommt, ja Mama, wegen dir. Ja gut, aber dann wirst du deinem Sohn auch die Notsituation erklären können, in der das du... Das mache ich ja, ich erkläre es ihm, er versteht es nicht. Na gut, wie alt ist er jetzt? 10, er wird 11. Na gut, dann kann man das auch noch nicht so richtig aber verstehen. Aber der Kleine versteht es besser wie der. Na gut, aber er wird irgendwann älter sein, dann kannst du es ihm wirklich erklären. Also, wenn das so ist und du wirklich Angst um Leib und Leben hast und er dich so massiv angeht, bedroht, stalkt, was auch immer er tut... Musst du die Polizei einschalten, um dich und letztendlich auch deine Kinder zu schützen? Weil mit der Zeit komme ich in Depressionen. So. Weil nachts fange ich an zu heulen. Ja. Und ich möchte nicht mehr raus aus der Wohnung. Ja, und das geht ja alles nicht. Nee, ich sperre mich selber in die Wohnung ein. Ja, und das geht nicht. Das geht nicht. Du hast Verantwortung zu tragen für deine Kinder. Du musst ein geregeltes Leben leben und hinkriegen können. Ich möchte arbeiten. Ich habe jetzt eine Arbeitsstelle. Ich kann nicht anfangen, weil ich in Depressionen bin. Mm. Nicht, weil ich jetzt rausgehe wegen ihm. Also das, ich habe mich selber in die Wohnung eingesperrt. Ja gut, aber wegen ihm halt. Wegen ihm auch, weil er mich nicht in Ruhe lässt, natürlich. Erstens. Und zweitens kommt es mir vor, ja, er kann ja hinter mir sein. Genau, ja. Also ist er letztendlich an allem schuld. Auch an, genau. an dieser verfinsterten Seele. Und ich sage ihm, ich möchte dich nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr. Mhm. Ich empfinde nichts mehr für dich. Dann sagt er empfindet für mich was. Mhm. Er sieht seine Fehler ein. Mhm. Es ist zwar zu spät, aber er möchte alles in Ordnung bringen. Ja. Aber wenn ein Mensch so ist, wird er nach Jahren das Gleiche sein. Ja. Er ändert sich ja, nicht. Vor allen Dingen hast du deine Entscheidung getroffen. Also ich finde, dass man da härter vorgehen muss. Ich würde dir gerne, so was die Details betrifft, dir gerne jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir da noch ein paar Tipps geben kann, wie man das genau macht. Und das müssen wir ja nicht hier auf dem Sender machen. Okay. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Jasmin, und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Alles Danke. Gute. Ich wünsche Tschüss. Dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. So. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Maria. Maria ist 20. Hallo Maria. Hallo. Maria, um was geht's? Ich habe ein großes Problem. Ich habe vor ein paar Wochen saß ich am Hauptbahnhof hier bei uns in der Stadt und wir haben hier Straßenbahn und da kam eine Straßenbahn angefahren mit einem wunderhübschen jungen Mann. Er ist an mir vorbeigefahren, ich war ein bisschen schüchtern, habe beiseite geschaut und als ich ihn angeguckt habe, er ist fast aus dem Wagen rausgesprungen und hat mich super lieb angelächelt und ich habe das bis heute nicht vergessen. Ich glaube, es ist schon 4 Wochen auch her. Ja. Und ich habe alles versucht, um rauszukriegen, wer er ist und ich habe mich versucht, mit der Bahn in Verbindung zu setzen und die wissen, wer er ist, nur er kann mir nicht sagen, aus Datenschutzgründen, wie er heißt. Wie, woher weiß die Bahn? War das ein Fahrgast oder war es ein Fahrer? Ein Fahrer, ja. Ach so, ein Fahrer war das. Genau. Ah. Und ich habe ihm gesagt, wann ich habe ihn gesehen und der Mann hat sich erkundigt und hat gesagt, er weiß, wer er ist. Er ist auch noch relativ neu. Mhm. Aber er kann mir nicht den Namen nennen und ich sollte versuchen, ihn irgendwo doch nochmal wieder zu treffen und ihn dann anzusprechen. Ist sicher ein kluger Ratschlag, aber jetzt rufst du bei mir an, in der Hoffnung, dass? In der Hoffnung, dass ich erfahre, was ich soll machen. Ich habe mich schon 1,5 Stunden bei uns an den Hauptbahnhof gesetzt und habe gewartet auf jede einzelne Bahn, die gefahren ist, in der Hoffnung, er sitzt da mit drin. Ja, ich meine, so schwer kann es doch gar nicht sein. Der ist Fahrer bei der Straßenbahn, in welcher Stadt? In Dortmund. In Dortmund, so. Das wissen wir, der ist Fahrer da. Der ist wie alt ist er ungefähr? Ich glaube so Mitte 20. Mitte 20 und sieht gut aus. Ja. Und hat eine charmante Ausstrahlung. Wahnsinnig. Ja. So, die Leute da von der Verkehrsgesellschaft in Dortmund wollen den Namen nicht rausrücken, kann man ja auch verstehen. Mhm. Ja, was kann man da machen? Entweder meldet sich der schöne Mann bei uns, was ja ein Zufall wäre. Mhm. Oder aber die schöne Maria muss sich noch mehr dort aufhalten, wo viele Straßenbahnen fahren, um zu gucken, ob er nun zufällig drin sitzt. Anders geht's ja nicht. Ja, ich weiß, es ist so kompliziert und ich habe gekämpft wie eine Blöde und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich weiß nicht, wo man das vielleicht sonst noch aushängen kann, ob es da ein schwarzes Brett gibt von der Straßenbahngesellschaft da, vielleicht haben die irgendwo so... Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich wohne hier noch nicht so lange in Dortmund und... Also ich würde ja ganz penetrant mich so viel in der Stadt aufhalten, wenn ich irgendwie Zeit hätte und einfach immer gucken, es gibt ja so Knotenpunkte, wo viele Straßenbahnen fahren. Bahnhof ist natürlich ein guter Anlaufpunkt und würde einfach warten und ich bin sicher, das Glück wird dann bald vorbeigefahren kommen. Ich hoffe. Welche Haarfarbe hat er denn? Er hat blonde gefärbte Haare. Blonde gefärbte Haare, das hast du schon so gesehen. Obwohl ihr euch ja gar nicht lange angucken konntet. Nein, aber ich habe gesehen, er hat blonde gefärbte Haare so nach oben gegelt und hat eine Brille. Aber eine Brille. Ein wahnsinnig hübscher Mann ist er. Ja. In Dortmund. In Dortmund. Und er ist fast aus der Bahn rausgesprungen, als er hatte mich gesehen. Und er hat mich so nett angelächelt. Und ich hätte mir in den Hintern beißen können, dass ich nichts gemacht habe. Das muss dann meinem Teufel zugehen. Ihr müsst euch doch irgendwie finden. So groß ist Dortmund doch nur auch nicht. Oh, das ist größer, als man denkt. Ja, natürlich, klar. Das Schlimme war, der Mann von dieser Straßenbahn hat mir gesagt, ja, dann und dann fährt er wieder die und die U-Bahn. Und ich, blöde Kuh, bin auch hingegangen tatsächlich und habe gewartet. Ja. 1,5 Stunden, aber in nicht einer einzigen Bahn, wo er gesagt hat, war er drin gewesen. Jetzt weiß ich nicht. Entweder ärgert mich einer von den beiden. Ja. Oder irgendwas verhindert das, ich weiß es nicht. Also einen schlaueren Tipp als diesen recht trivialen Trip, einfach weiter die Augen aufzumachen, wenn eine Straßenbahn vorbeifährt, kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Kann ich dir auch nicht sagen. Natürlich könnte es sein, dass der schöne Mann uns heute zuhört. Und nur sind wir hier keine Kontaktbörse. Aber man kann ja auch mal ein Auge zudrücken. Ja. Aber ich habe nur gehofft auf Hilfe, weil ich nicht weiß, was ich noch machen soll. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Hilfe durch dieses kleine Gespräch. Wir wollen mal abwarten. Ja, ne? Ich hoffe. Maria, und wenn es denn klappt, wünsche ich viel Glück. Und Dankeschön. Es muss irgendwie klappen, glaube ich gar nicht. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 1.33 Uhr, das ist doch eine Bombenzeit für eine kleine Postecke. Wollen wir das machen? Machen wir. Ich habe Post bekommen von Cornelia. Cornelia schreibt, lieber Domian, ich habe vorgestern Nacht bei dir zum Thema künstlicher Darmausgang angerufen und kam mir lächerlich vor, als ich hörte, wer nach mir dann dran kam. Nämlich die Mutter, die ihre beiden Kinder bei einem Autounfall verloren hat. Ich kann fast nachempfinden, wie es ihr geht, denn auch ich habe meinen Sohn bei einem Verkehrsunfall im Jahr 1993 verloren. Bitte richte der Frau aus, dass ich ihr alle Kraft dieser Welt wünsche. Ganz herzliche Grüße, Cornelia. Ist hiermit ausgerichtet. Ich hoffe, dass die Anruferin heute auch zuschaut und zuhört. Isabel, 39, schreibt, Hi Domian. Habe gestern mit großer Aufmerksamkeit deine Sendung gehört. Unglaublich, wie gut es einigen Leuten geht. Also gestern hatten wir das Thema, ich lebe im Luxus. Also Isabel schreibt, unglaublich, wie gut es einigen Leuten geht. Die 21-jährige Anruferin, deren Eltern so reich sind und ihr alles in den H, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Blasen, hat mich richtig aufgeregt. Lässt sich ein Cabrio schenken, wohnt umsonst, kriegt endlos Taschengeld und hat noch nie was geleistet. Die sollte mal nur ein halbes Jahr in einer Fabrik arbeiten müssen, dann wüsste sie, was es heißt, für das eigene Leben zu sorgen. Niklas schreibt, Hi Domian, zu deinem Thema gestern, auch ich lebe im Luxus. Ich habe von meiner Oma so viel Geld geerbt, dass ich nie arbeiten muss. Ich bin 20 Jahre alt, mache nur, was mir Spaß macht, fahre mehrmals im Jahr in Urlaub und kaufe mir fast alles, was ich haben will. Ich finde es total daneben, dass mir so manche Leute ein schlechtes Gewissen einreden wollen. Warum sollte ich das haben? Ich glaube, dass die Leute nur neidisch sind. Sie selbst würden sich in meiner Situation genauso verhalten. Eine kleine kurze Mail von Jan und er schreibt: Hi Domian, nur eine kurze Frage. Guckst du DSDS? Und wenn ja, hattest du und hast du einen Favoriten? Ab und zu gucke ich das, muss ich sagen. Und ich hatte einen Favoriten und habe den immer noch. Und das ist Daniel. Wie heißt der weiter? Daniel Schumann? Schumacher? Schumacher, glaube ich. Als er vor, wann war denn das? Vielleicht vor 3-4 Wochen dieses Ain't No Sunshine gesungen hat. Das fand ich wahnsinnig. Dass so ein junger Kerl, der gar noch nicht so viel mit Musik im Mut gehabt hat, so spektakulär gut singen kann. Das hat mir gut gefallen. Ich würde es ihm sehr wünschen. So, und dann habe ich noch eine nette Karte bekommen von von Daniel und Jenny. Danny und Jenny, sehr nette Karte, Komplimente, und die beiden schreiben, dass sie die Sendung oft verfolgen und bitten mich, einen Gruß in der Sendung an sie zu sagen. Das habe ich gelesen. Daraufhin schrieb ich dann eine Autogrammkarte und schrieb auf die Karte: Ihr lieben beiden, habe mich über eure Post sehr gefreut. Grüße in der Sendung sind leider nicht möglich, dafür hier schriftlich, und wollte dann sofort diese Karte eintüten in einen Briefumschlag. Und was sah ich? Ich sah, dass kein Absender hier drauf war. Also kann ich den beiden das nicht schicken, aber auf diesem Wege haben sie dann doch noch ihren Gruß bekommen. Also ihr Lieben, bitte eure Absender draufschreiben. Und Grüße in der Sendung mache ich ja wirklich nicht gerne. Aber wenn ihr schreibt, müsst ihr wirklich einen Absender draufschreiben, so wie ihr natürlich auch immer eure Telefonnummer in die Mails reinschreiben müsst. Das muss ich auch immer wieder sagen, weil das auch immer wieder sehr gerne vergessen wird. So, 1.37 Uhr, Ende der Postecke, und weiter geht es mit unserer freien Themennacht. Und ich begrüße jetzt, wen begrüße ich? Ich begrüße die Gabi. Gabi ist 46. Hallo Gabi. Ja, hi, Jürgen. Gabi, um was geht's? Ich habe gerade so umgeschaltet, wollte eigentlich schlafen gehen, deine Sendung gesehen, und das Thema Dyskalkulie kam auf. Ja. Und meine Tochter ist auch davon betroffen. Die hat allerdings auch eine Krankheit, Neurofibromatose. Ja, was ist das? Das ist eine Nervenkrankheit, Tumorerkrankung, kann zu Tumoren führen. Also NF1 hat sie, NF2 kann man erblinden, ertauben. Moment, die Worte sagen uns nichts. NF1 und NF2 sagt uns NF1 ist Typ 1, also ist eigentlich die schwächere Form, kann aber auch sehr extrem werden. Mhm. Und bei NF2 kann man ertauben, erblinden und ist schon ein bisschen heftiger. Und sie hat? NF1. Ja. Also das äußert also sich mit ganz vielen Flecken am Körper, Kaffee, Aulé-Flecken nennen die sich. Ja. Wie alt ist die Tochter? 7. 7. Ja. Das heißt, sie hat diese Lernschwäche? Ja, genau. Ist jetzt Dyskalkulie. Die ist jetzt in der ersten Klasse. Und hat aber diese andere Erkrankung, diese körperliche Erkrankung auch noch dazu. Genau. Und gibt es da einen Zusammenhang? Nein. Ja. Ja. Doch. Ja. Eben, kann damit zusammenhängen. Also ich habe ganz viele Broschüren jetzt bekommen, weil das noch ziemlich unerforscht ist. Und ich habe mich auch eigentlich selber kundig gemacht bei Internet, in betroffenen Forum gefunden. Bin auch jetzt in diesem Verein drin, in dem Verein, bekommen sehr gute Post und Infos. Und da stand vorher schon drin, dass halt eben es sein kann, es muss aber nicht. Und mir eigentlich zugute gekommen ist, weil jetzt in der Schule aufgefallen ist, dass sie halt extreme Rechenschwäche hat. Ja, ja. Und dann hieß es halt eben, ja, sie ist noch nicht so weit, und man wollte sie wieder zurückstufen. Und dann habe ich mich halt eben selber dazu aufgerafft, bei der Erziehungsberatungsstelle anzurufen, habe dort Tests gemacht, und dann kam halt eben auch raus, dass sie Dyskalkulie hat. Was ja, wenn man das dann weiß, eigentlich recht erleichternd ist. Ja, ne? Wenn man weiß, das ist eine Schwäche, da kann man rangehen. Das ist nicht eine generelle Grundunbegabung in Sachen Mathematik oder keine Dummheit. Das ist nicht. Absolut nicht, weil sie ist absolut nicht dumm. Sie kann sich sehr gut Sachen merken. Mein Sohn musste mal ein Gedicht lernen. Das hat sie jetzt vor 2 Jahren mal eben so aufgesagt. Ne? Ja. Und sie ist auch überdurchschnittlich gut im Lesen. Und wie lange wisst ihr das jetzt schon, dass sie das hat? Dyskalkulie? Jetzt 3-4 Wochen. 3-4 Wochen? Ja. Das heißt, ihr könnt jetzt gezielt vorgehen, so wie die Anruferin vorhin das auch gesagt hat. Genau, ja. Vielleicht nochmal eine Frage zu Ihrer anderen Erkrankung. Erklär diese Erkrankung noch ein bisschen mehr. Du sagst, es sind Tumore im ganzen Körper? Ja, da können sich Tumore, sie war gestern noch beim MRT, also in der Röhre, können sich im Hirn Tumore bilden. Und können sich oder haben sich schon? Nee. Zum Glück noch nicht, aber kann immer, ne? Muss nicht, aber kann. Das ist eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Und sie macht sich bemerkbar durch diese Kaffee-Olé-Flecken, wie du es gerade gesagt hast. Am Anfang nur ein paar Punkte, und die ist jetzt ziemlich übersät mit diesen Flecken. Ja. Ist aber total pfiffig und sehr gut drauf. Ist das eine angeborene Erkrankung? Bei ihr ist es spontan, also ist eigentlich vererbbar, aber bei ihr ist es eine spontane Erkrankung. Aber das heißt, noch drei weitere Kinder, die sind davon nicht betroffen. Ja, aber das heißt, die Kleine muss ständig beobachtet werden, ärztlich. Ja. Wenn Tumore irgendwo am Körper auftauchen, was passiert dann? Ja, die sind zu 90%, habe ich gelesen, gutartig. Mhm. Da muss man die natürlich beobachten. Die kann man auch weglasern später. Das sind wie so Knubbel am ganzen Körper. Ich kenne auch einige Betroffene davon. Ach so, diese Tumore treten ausschließlich von innen, ja. Außen auf. Die fühlen sich erst an wie Mückenstiche und dann können die größer werden. Aber die tauchen auf der Haut auf und sind nicht... Unter der Haut, aber die werden ganz sichtbar. Ja. Also Organe sind nicht befallen? Ja, kann auch alles. Ne? Also Nerven, Enden und... Ach so. Kann also alles befallen werden, mhm. Ne? Also das ist eine permanente Angst und Anspannung, unter der ihr da lebt. Ja, am Anfang ziemlich heftig, weil ich wurde gar nicht aufgeklärt. Wir wurden immer nur da und dahin geschickt und ich habe dann im Internet leider gegoogelt. Hm. Das war der Schock pur. Ja. Und dann habe ich eine gute Ärztin gefunden. Das war der Schock pur, weil? Ja, weil ich das gesehen habe, wie das aussieht, wenn man davon betroffen ist. Also und ich vorher gar nicht aufgeklärt wurde, was das bedeutet. Und das kann ich auch keinem empfehlen. Aber ich habe jetzt so ein Betroffenenforum gefunden, kann mich da auch austauschen und ist eigentlich sehr interessant und auch beruhigend. Ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich kann da viel besser damit umgehen. Ja, ja? Klar, ja. Wie war denn das bisher mit dieser Rechenschwäche? Hat das deiner Tochter auch sehr zu schaffen gemacht, dass sie da nicht... Nee, ist vorher gar nicht aufgefallen im Kindergarten. Die war ja auch im Schulkindergarten. Und stimmt, sie ist ja noch recht jung, genau. Ja, 7 Jahre. Jetzt zum Beispiel jetzt 17 plus 4, also was für andere Kinder mal eben so... Also fällt ihr sehr, sehr schwer. Und manchmal habe ich den Anschein, dass sie einfach nur, die Zahlen einfach nur errät. Also halt eben sagt, ja, ist so und so, ist meist immer eine Zahl plus oder weniger, fast richtig. Mhm. Ja, und dann wirft sie halt mit Sachen rum, weil es überhaupt nicht klappt. Ne? Wird natürlich sehr wütend, die ist sehr temperamentvoll. Und dann habe ich erst gedacht, die stellt sich was an, weil die anderen Fächer eigentlich so, mit links macht. Und dann kam das halt eben raus. Ne? Ich habe dann halt eben so Infos anfordern lassen. Aber wie gut, dass ihr das jetzt schon rausbekommen habt. Ja, ne? Weil, wie gesagt, die wollten das einfach so mal eben wegstecken und die Klasse wiederholen. Und mein Anrufer am Anfang der Woche, der junge Mann, der war 21. Den habe ich ja leider nicht gesehen, Der hat sich da sein ganzes Leben mit rumgeschlagen und wusste es erst seit kurzem und muss jetzt mühsam das so nachholen und ist jetzt so auf dem Stand eines Sechsjährigen, was die Mathematik anbelangt. Sonst ein ganz pfiffiger, toller Anrufer. Sicher nicht dumm. Nee, nein, absolut. Überhaupt nicht. Ne? Ja. Also haben wir so ein bisschen dazu beigetragen, vielleicht noch aufzuklären, dass es eben diese Schwäche, Erkrankung können wir nicht sagen, diese Schwäche gibt. Da kann man was gegen tun, das kann man prüfen lassen und kann dann gezielt auch dagegen vorgehen. Ja, was mich eigentlich wohl ärgert halt eben, weil ich war ja auch beim Elternsprechtag, ich bin jetzt nicht unbedingt böse, aber ich habe jetzt auch mit ihm drüber gesprochen, mit den Lehrern, und dass man da auch nicht drauf angesprochen wird, wenn schon sowas auffällt. Eigentlich müsste das kleine Einmaleins eines Mathematiklehrers sein, das zu wissen, dass es sowas gibt und das auch zu erkennen. Eben. Ne, finde ich schon. Und hätte ich jetzt nicht vorher schon mich ein bisschen informiert oder hätte ich nicht diese Infos bekommen, hätte ich auch jetzt gedacht, sie stellt sich was an und dann behandelt man vielleicht dieses Kind auch unfair und und ich bin auch eigentlich ganz froh und jetzt wurde sie halt getestet, jetzt läuft das über das Jugendamt, wird ein Gutachten oder wurde schon ein Gutachten erstellt, weil das auch später seelische Probleme haben kann, wie bei diesem jungen Mann halt eben und dann wird eine Therapie gemacht. Ja, und dann mal weiterschauen. Ne? Das ist in guten Händen jetzt, die ganze Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Da wünsche ich, dass sie Fortschritte macht, was diese Sache anbelangt, und wünsche natürlich, dass die andere Erkrankung, dass er die sehr, sehr im Rahmen haltet und dass da nichts Schlimmes passiert. Kann man mit dieser Erkrankung, wenn man das gut beobachtet, ein ganz normales Leben führen? Ja, kann man. Also wir behandeln die auch ganz normal und wie gesagt, man weiß halt nicht eben, was auf einen zukommt, aber man muss immer positiv sehen und halt beobachten und dann wird das schon irgendwie. Dann wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute, Gabi. Dankeschön. Auf Wiederhören. Einen schönen Abend. Danke. Ja, schönen Sonne. Tschüss. Und verbunden jetzt bin ich mit der Angie, Angie, 37, hallo. Hallo, Tumian. Ja, Angie. Was geht's? Ich wollte eigentlich zu dem Thema von gestern anrufen. Ich lebe im Luxus. Ja. Jetzt sag bloß, du lebst im Luxus. Naja, so in gewisser Weise schon. Also ich kann mir halt vieles leisten, was ich andere mit einem normalen Job nicht leisten können. Wie kommt das? Woher hast du so viel Geld? ich arbeite als Prostituierte selbst, bin verheiratet und ja, ich führe mit meinem Mann ein Apartmenthaus und vermiete da ein Prostituierte halt Zimmer und so. Ach so. Also bist du eine Geschäftsfrau, kann man so sagen? Ja, so ein bisschen, ja. Also verheiratet und du führst ein Apartmenthaus. Bedienst du denn selbst auch Gäste noch? Ja, ich bediene auch noch Gäste, aber ich ziehe mich jetzt langsam schon zurück. Mit 37 kann man das noch machen, ne? Das ist man ja auch gefragt. Wie lange bist du denn? Wie lange machst du das schon? Also ich mache das jetzt fast 6 Jahre. Mhm. Und in diesen 6 Jahren hast du dieses Apartmenthaus auch aufgebaut? Nein, nicht so schnell. Also ich habe erst ganz alleine angefangen bei einer Agentur. Ja. Und dann später habe ich dann halt versucht, meinen eigenen Kundenstamm aufzubauen in Hamburg halt. Und wie macht man das, wenn man so aus dem Nichts kommt, aus einer ganz anderen Welt? Was hast du vorher gemacht? Also ich habe eigentlich Hauswirtschaft gelernt, das ist mein Beruf. Ja. Ja, und dann habe ich halt sehr früh geheiratet, war dann 11 Jahre mit meinem ersten Mann zusammen. Ja. Und dann kam irgendwann die Scheidung. Ja. 2 Kinder und ja. Und wie kam denn dann die Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt Prostituierte? Wie kam das? Kam halt durch die Scheidung, es waren Kredite offen, ich hatte von heute auf morgen nichts mehr und. Also Geldnot. Dann, ja, sozusagen schon. Und musste dann halt sehen, dass ich schnell an Geld komme. So, meine Frage war gerade, wie baut man sich jetzt, wenn man noch gar nicht in diesem Business gearbeitet hat, so einen Kundenkreis auf? Wie geht das? Ich habe früher mal über eine Webcam gearbeitet. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Der hat mir den Kontakt vermittelt zu dieser Agentur. Ach so, du hattest dann vorher doch schon so ein bisschen in diesem Sexgewerbe reingeschnuppert. Ja, so ein bisschen, ja. Über die Webcam. Ja. Du hast dich vor Webcams ausgezogen, Striptease gemacht und so. Genau. Also vor kleineren Kameras, die man dann im Internet, kann man die Bildchen sich angucken. Ja. Ja. Und da hast du jemanden kennengelernt und so kam das dann in die Gänge. Und so kam das dann und er hat dann immer gesagt, ja, wenn du Geldprobleme hast und dein Mann ist weg und so weiter, Ja. Warum arbeitest du nicht in diesem Gewerbe? Und ich habe immer gesagt, nein, ich mach sowas nicht. Ja. Und es ist auch gefährlich und so weiter. Und er hat dann halt immer wieder gesagt, mach es doch, hab doch keine Angst, es ist nicht schlimm und so. Kannst du dich an deinen ersten Kunden, an deinen ersten Freier erinnern? Ja, kann ich noch. Wie war das? Ja, es war halt so, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich musste diesen Weg alleine gehen. Ich habe mich morgens 6 Uhr im Zug gesetzt und bin nach Berlin gefahren. Mhm. Ja, und dann wusste ich überhaupt nicht, was eigentlich passiert und hatte auch Angst gehabt, natürlich, klar, weil man hat ja keinen Kontakt irgendwie zum Rotlichtmilieu. Also du bist nach Berlin gefahren, weil in Berlin stand dieses erste Treffen an, oder wie? Ja, genau, und das lief über diese Agentur und dieser Agenturchef hat mich dann vom Bahnhof abgeholt. Und wo fand dann die Arbeit statt, in einem Hotel oder in einem Apartment? Also er hat mich dann zu einem Hausbesuch gefahren. Ich habe diesen Mann zu Hause besucht. Oh, war er, warst du aufgeregt, was? Da hatte ich echt Herzklopfen gehabt. Und als du den Typ zum ersten Mal dann gesehen hast, hast du gedacht, oh Gott, mit dem soll ich jetzt Sex haben? Naja, es ging eigentlich. Es war nicht so schlimm, wie ich eigentlich erwartet hatte, aber er war so Mitte 30 Ja. Und hatte eine gute Figur gehabt. Also war nicht gerade, war okay so. Ja. Mhm. So, das ist ja dann noch eine rasante Karriere, wenn du sagst, du hast heute ein Apartmenthaus. Wie viele Apartments sind in dem Haus? Also das sind 4 Zimmer, Mhm. Drei feste Frauen, die jeden Tag da sind, arbeiten hier bei mir und dann kommt ab und zu immer mal ein Mädchen vorbei, was jetzt halt auf Termin arbeitet. Das heißt, die bleibt dann nur 10 Tage und fährt dann wieder nach Hause. Und du bist dann quasi mit deinem Mann zusammen eine regelrechte Arbeitgeberin und die Frauen zahlen dann etwas Miete, Raummiete? Ja, an die zahlen halt die Miete für diesen Raum. Mhm. Und dein Mann, kommt der auch aus diesem Rotlichtmilieu oder? Nein, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Hast du den kennengelernt, während du schon als Prostituierte gearbeitet hast? Genau. Ich habe meinen Mann damals im Internet kennengelernt. Wie hat er denn dann reagiert, als der erfahren hat, dass du Prostituierte bist? Ja, er hat sich sehr erschrocken. Kann ich verstehen. Er hat am Anfang gedacht, naja, und ja, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ja. Hat dann mich auch gefragt, wie machst du das? Machst du das hauptberuflich oder machst du das jetzt nur hobbymäßig und so? Ich sage, nein, ich mach das schon richtig. Oh Gott! Ja. Wie lange bist du mit dem Mann jetzt zusammen? Jetzt insgesamt 5 Jahre. Ach so, doch so lange schon jetzt. Mhm. Ja. Und der hat sich damit arrangiert, dass du eine Hure bist? Ja, es war am Anfang etwas schwierig, weil man muss ja den Mann erstmal daran führen und das ist nicht so einfach, weil viele Männer sehen das ja ganz anders. Und ist das für dich, kannst du das so ganz klar trennen, das ist mein Job und das, da ist mein Mann? Ja, schon. Kannst du auch die Sexualität klar trennen? Am Tag habe ich Sex mit ein paar Kunden und abends habe ich Sex mit meinem Mann. Kann man das klar trennen? Ja, das muss man sich so vorstellen. Also wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, bin ich ein ganz anderer Mensch. Mhm. Also ich sage schon ganz klar, was ich möchte und was ich nicht möchte. Mhm. Und zu Hause privat läuft mehr so dieses Kuscheln ab und viel Zärtlichkeit halt. Aber was ich sagen muss, also so Sex jetzt generell steht da nicht im Vordergrund. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man am Tag, ich weiß nicht, mit wie viel Kunden Sex hatte, dann hat man doch bestimmt null Bock, auch noch in der Freizeit dann mit dem Partner Sex zu haben. Ja, das ist halt oft so. Und da muss halt der Partner auch rücksichtsvoll sein. Da ist zärtlich. Verstehe. Da ist Zärtlichkeit, Kuscheln, wie du sagst, ist viel wichtiger. Es ist sehr, sehr Innigkeit. Wichtig. Du führst, das habe ich jetzt richtig verstanden, du führst dieses Apartmenthaus zusammen mit deinem Mann. Ja. Und das wirft so viel Kohle ab, dass du sagst, um auf unser Thema zurückzukommen von gestern, ihr lebt schon ganz gut im Luxus. Also einmal ist es ja die Miete von den Frauen. Und ich verdiene selbst im Schnitt 15.000 im Monat. 15.000? Wenn ich jetzt viel arbeite, dann 20.000 bis 25.000. Ich hatte aber auch schon Monate gehabt, da habe ich 34.000 verdient. Aber irgendwann muss man sehr viel arbeiten dann schon. Das, ne? ist nur dein Verdienst und dann kommt noch die Miete von den anderen Frauen dazu. Ja, richtig. Aber wie viel nimmst denn du dann pro Stunde, sage ich jetzt mal? Also ich mache jetzt halt viel Service und so spezieller Art halt. Mhm. Und das ist ja dann schon wesentlich teurer. Da fängt ja dann schon eine halbe Stunde bei 150 Euro an. Ja. Und geht dann bis 200 Euro und eine Stunde ist 300 bis 400 Euro. Da musst du aber spektakulär gut aussehen, ne? Dass die Kerle das bezahlen. Nee, tue ich eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich ganz normal aus. Aber wieso zahlen? Die kriegen das doch wahrscheinlich irgendwo anders noch viel billiger, oder? Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich frag dich jetzt, weil es scheint mir sehr viel. Und was ist das Besondere dann, dass die das bei dir bezahlen? Ja, also pass auf, Domian, das ist halt so, man muss wissen, was man will. Und man kann jetzt nicht alles annehmen, was kommt. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und meint dann halt, ja, ich will jetzt nur 20 Euro ausgeben, der ist jetzt bei uns falsch hier im Haus. Ja, das verstehe ich schon, aber... So, die Frage ist, was ist der Kunstgriff, dass du die Kunden anziehst, die dann auch bereit sind, so viel Geld für dich zu bezahlen? Also einmal habe ich vor längerer Zeit Pornos gedreht. Dadurch ziehe ich halt die Hälfte meiner Kundschaft ran. Ach so, weil die kennen dich aus Filmen. Aus Filmen, ja. So. Und dann kommen die Leute richtig weit her. Und ich musste da mal was erzählen. Also einer, der kam mal direkt aus San Francisco eingeflogen nach Hamburg. So unfassbar. Wegen dir? Nur um mal ein Autogramm von mir zu haben. Wahrscheinlich bist du eine geile Schnitte, kann man so sagen, ne? Ich weiß es nicht, ich kann das selber schlecht einschätzen. Sag mal, so viel Geld, geht dein Mann auch noch arbeiten oder kümmert er sich um die Bürosachen da? Also er macht zum Teil die Büroarbeiten, weil ich schaffe das ja nicht. Ich habe ja den ganzen Tag immer mit den Frauen zu tun. Also geht er noch arbeiten? Er geht noch arbeiten. Auch noch? Was macht er? Er arbeitet für die Stadt Hamburg. Ja, keine Details hier, sonst wir wollen ja nicht, dass ihr erkannt werdet. Ja, ja. Richtig. Also, das heißt, da ist ein ganz normales Gehalt, fließt da noch ein und dann habt ihr euren Betrieb und du hast deine eigenen Einkünfte. Was macht ihr mit dem vielen, vielen Geld? Naja, jetzt im Moment sind wir gerade in den Apartmenthaus am Umbauen. Mhm. Wir haben das jetzt ein bisschen erweitert und das war ja vorher ein Rohbau gewesen, da musste alles neu gemacht werden. Es gab kein Wasser, kein Strom, keine Fenster, gar nichts. Also ihr investiert quasi in euer Geschäft. Genau. Das bedeutet, dass dann letztendlich noch mehr Geld demnächst fließen wird. Wenn das dann richtig fertig ist, ja. Aber ihr investiert doch sicher nicht alles in euer Geschäft. Ihr müsst doch auch, habt ihr eine Villa oder hast du ein tolles Auto? Oder? Nee, haben wir eigentlich gar nicht, Domian. Wir haben ein ganz kleines Haus mit 80 Quadratmeter, ja. Einen kleinen Garten dahinter und... Du klingst so überhaupt nicht wie so eine Edelhure. Du klingst wie so eine ganz normale Frau. Ja, das sagen viele. Die in ihrem kleinen Häuschen wohnt, mit dem Garten, aber nicht für eine Prostituierte, die Mallorca im Monat 15.000 Euro verdient. Oder noch mehr, wie du gerade geschildert hast. Ja. Du willst dich allmählich aus der aktiven Arbeit rausziehen, mhm. hast du gesagt. Aber der Plan ist schon, dass du geschäftlich das weiterführen willst, also dein Apartmenthaus weiterführen willst. Ja, doch. Also ich habe geplant, später mal, also möchte ich gerne ein Projekt starten. Das ist so eine Art Kinderhaus, mhm. was 24 Stunden geöffnet hat, damit man den Eltern jetzt halt die Möglichkeit bieten kann, also wenn sie jetzt Schicht arbeiten oder so, dass sie jederzeit ihre Kinder betreuen. Also du wirst in einen ganz anderen Bereich, in den sozialen Bereich quasi. Ja, ein bisschen helfen und unterstützen. Das finde ich ja toll. Das heißt, das würdest du dann mit dem Geld, unter anderem, was ihr da verdient habt, dann auch sponsern wollen? Ja, also ich möchte gerne eine Stiftung gründen. Super, super. Und dann halt sowas. Aber es ist halt ziemlich schwierig und ich muss da erstmal mich genau erkundigen. Ja, ja. Aber allein das Vorhaben, Respekt, finde ich gut. Es gibt sicher viele, die einfach das Geld einsacken und Halligalli-Leben führen. Und wenn du sagst, ich habe da eine gute Sache vor. Aber noch Stichwort Kinder. Hast du selbst auch Kinder? Ich habe auch Kinder, ja. Wie alt sind die? Meine Tochter ist 16 und mein Sohn ist 10. Die Kinder wissen, was du vom Beruf machst? Die wussten das von Anfang an. Und wie gehen die Kinder damit um? Also am Anfang war es ein bisschen schwierig und sie hatten auch ab und zu mal ihre Probleme damit, dadurch, dass ich halt dann auch Pornos gedreht habe und so weiter. Ja, ja. War das manchmal nicht so einfach und ich musste dann meinen Kindern dann ganz genau erklären, ja, das ist so und so und ich verdiene damit mein Geld. Und das ist gelungen, das Erklären? Ja, nicht immer. Mhm. Sind die, wenn die Kinder sehen das ja aus ihrer Sicht. Ja, natürlich. Und es kann ja auch sein, dass die von anderen Kindern dann vielleicht auch gehänselt werden und dass da dumme Sprüche fallen. Deine Mutter ist eine Nutte und sowas, ne? Ja, natürlich. Aber das ist so einigermaßen alles im grünen Bereich bei euch? Ja, also das ist halt jetzt nicht so problematisch, weil meine Kinder leben jetzt halt ein ganzes Stück weit weg von mir. Also Sie sind jetzt nicht direkt mit der Arbeit von mir konfrontiert. Aber die wohnen in eurem Häuschen? Nein, die wohnen nicht bei mir. Die sind bei meinem ersten Mann geblieben. Ach so. Dann wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, wenn die bei dir leben würden. Ja, das stimmt. Mhm. So, nochmal, wenn du so viel Geld verdienst, du hast eine tolle Sache vor, du willst deine Stiftung gründen, finde ich sehr ehrenwert, finde ich wirklich toll, Respekt. Aber was gönnst du dir denn so an materiellen, schönen Sachen, an Luxus, wo du Spaß dran hast? Ach du, Mian, ich brauche eigentlich nicht viel Luxus. Ich investiere das viel hier in das Haus und zu den Frauen und so weiter. Und für mich ist das schön, weißt du, wenn es den Frauen gut geht, ich muss das gar nicht so ich, haben. Ich muss dir sagen, ich bin komplett baff. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du so eine prostituierten Geschäftsfrau bist. Ich muss nochmal sagen, du klingst überhaupt nicht so. Und aber... Ich finde das ausschon sympathisch, wie du klingst und finde das toll, was du da vorhast. Das muss ich nochmal sagen. Hast da ja ehrenwerte Ansätze. Dankeschön. Finde ich ganz toll. Ja, und fährst nicht mal, ich muss es nochmal sagen, fährst nicht mal ein schickes Cabrio oder sowas? Doch, ich kaufe jetzt den nächsten neuen Wagen. Wenigstens etwas habe ich jetzt noch rausgelockt. Ja. Angie, ich sehe gerade, die Sendung ist gleich vorbei, die Zeit ist rum. Danke, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Morgen sind wir nicht da in der Technik. Malte E-Mails. Wir hören uns wieder in der Nacht.